Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 243 an Schiller. Der körnerische Brief hat mir sehr viel Freude gemacht, umso mehr, als er mich in einer entschieden ästhetischen Einsamkeit antraf. Die Klarheit und Freiheit, womit er seinen Gegenstand übersieht, ist wirklich bewundernswert. Er schwebt über dem Ganzen, übersieht die Teile mit Eigenheit und Freiheit, nimmt bald da, bald dort einen Beleg zu seinem Urteil heraus, dekomponiert das Werk, um es nach seiner Art wieder zusammenzustellen, und bringt lieber das, was die Einheit stört, die er sucht oder findet, für diesmal beiseite, als dass er, wie gewöhnlich die Leser tun, sich erst dabei aufhalten oder gar recht darauf lehnen sollte. Die unterstrichene Stelle hat mir besonders wohlgetan, da ich besonders auf diesen Punkt eine ununterbrochene Aufmerksamkeit gerichtet habe und nach meinem Gefühl dieses der Hauptfaden sein musste, der im Stillen alles zusammenhält und ohne den kein Roman etwas wert sein kann. Bei diesem Aufsatz ist es aber auch überhaupt sehr auffallend, dass sich der Leser produktiv verhalten muss, wenn er an irgendeiner Produktion teilnehmen will. Von den passiven Teilnahmen habe ich leider schon die betrübtesten Beispiele wieder erlebt, und es ist nur immer eine Wiederholung des Refrains: Ich kann's zu Kopf nicht bringen. Freilich fasst der Kopf kein Kunstprodukt als nur in Gesellschaft mit dem Herzen. So hat mir neulich jemand geschrieben, dass er die Stelle im zweiten Bande, Seite 138. Nein, rief er aus, du bildest dir ein, du abgestorbener Weltmann, dass du ein Freund sein könnest. Alles, was du mir anbieten magst, ist der Empfindung nicht wert, die mich an diese Unglücklichen bindet. Zum Mittelpunkt des Ganzen gemacht und seinen Umkreis daraus gezogen habe. Dazu passe aber der letzte Teil nicht, und er wisse nichts damit zu machen. So versicherte mir ein anderer, meine Idylle sei ein fürtrefflich Gedicht, nur sei ihm noch nicht klar, ob man nicht besser täte, es in zwei oder drei Gedichte zu separieren. Möchte bei solchen Äußerungen nicht die Hippokrene zu Eis erstarren und Pegasus sich mausern. Doch das war vor 25 Jahren, als ich anfing, ebenso und wird so sein, wenn ich lange geendigt habe. Indessen ist nicht zu leugnen, dass es doch aussieht, als wenn gewisse Einsichten und Grundsätze, ohne die man sich eigentlich keinem Kunstwerk nähern sollte, nach und nach allgemeiner werden müssten. Meyer grüßt herzlich von Florenz, er hat endlich auch die Idylle erhalten. Es wäre doch gut, wenn wir ihm durch Cotta und Escher einen ganzen Almanach zuspedieren könnten. Ich hoffe, dass die Kopenhagner und alle gebildete Anwohner der Ostsee aus unseren Xenien ein neues Argument für die wirkliche und unwiderlegliche Existenz des Teufels nehmen werden, wodurch wir ihnen denn doch einen sehr wesentlichen Dienst geleistet haben. Freilich ist es von der anderen Seite sehr schmerzlich, dass ihnen die unschätzbare Freiheit, leer und abgeschmackt zu sein, auf eine so unfreundliche Art verkümmert wird. Körners Aufsatz qualifiziert sich, wie mich dünkt, recht gut zu den Horen. Bei der leichten und doch so guten Art, wie das Ganze behandelt ist, werden sich die Kontorsionen, die sich von andern Beurteilern erwarten lassen, desto wunderlicher ausnehmen. Übrigens wird es höchst notwendig, dass ich sie bald sehe. Es ist doch gar manches zu besprechen. Ich verlange sehr, ihre Fortschritte am Wallenstein zu erfahren. Von dem Dienstgesuch habe ich etwas gehört, aber keine Gesinnung oder Meinung darüber, doch zweifle ich auch am Gelingen. Leben Sie recht wohl und grüßen die Freunde. Weimar, den 19. November 1796. G.